Wir haben Johannes Kreidler, der ja sowohl Komponist als auch Aktionskünstler ist, einen Kompositionsauftrag für ein Ensemblewerk gegeben. Und er hat das Komponieren zur Aktion gemacht, indem er einen chinesischen Auftragskomponisten ausfindig gemacht hat und einen indischen Audioprogrammierer. Und er hat beide veranlasst, Stilkopien seiner eigenen Werke herzustellen. Als Musik mit Musik beschreibt Johannes Kreidler seinen kompositorischen Ansatz. Aufgewachsen im Zeitalter von Elektronik und neuen Medien ist ihm die Brüchigkeit und Disparatheit unserer westeuropäischen Kultur gegenwärtig, die sich nicht zuletzt im medial aufbereiteten Nebeneinander von Resten bürgerlicher Hochkultur, verschiedener Strömungen von Jugendkultur und Alltagskultur zeigt. Der 30-jährige Komponist stammt aus Esslingen, lebt heute in Berlin und hier bei der Berliner Klangwerkstatt wurde im November letzten Jahres sein Stück Fremdarbeit uraufgeführt. Johannes Kreidler nennt es eine Kompositionsaktion. Um was es dabei geht, können Sie von ihm selbst erfahren, denn er ist heute in der Neuen Musik zu Gast. Guten Abend, Johannes Kreidler. Guten Abend. Der Titel Fremdarbeit hat ja Reizwortqualität. Na, der heute etwas gebräuchlichere Ausdruck für Fremdarbeiter ist Gastarbeiter. Also der Ausdruck kommt tatsächlich aus der Nazizeit. Das waren die Arbeiter aus der Fremde, die natürlich als solche behandelt wurden. Aber im Grunde ist es ja heute immer noch der Fall. Das sind die, die natürlich die Drecksarbeit natürlich auch machen, die Gastarbeiter auf den Baustellen und die putzen. Daran hat sich ja eigentlich auch nicht so viel geändert. Das Stück heißt im Untertitel eine Kompositionsaktion. Was bedeutet das? Ich habe in dem Fall eben selber nichts komponiert, sondern ich habe mich nur moderierend verhalten und organisierend verhalten, indem ich das Komponieren selbst delegiert habe. Ich habe das gewissermaßen outgesourced. Ich habe das in Billiglohnländer verlagert, das Komponieren, weil ich nämlich einen chinesischen Auftragskomponisten ausfindig gemacht habe und ebenso auch einen Programmierer aus Indien und die habe Stücke komponieren lassen, die sich aber tatsächlich irgendwie so anhören wie Stücke von mir. Das Stück beginnt mit zwei Ausschnitten aus früheren Kompositionen. Vielleicht können wir die kurz vorstellen und dann auch hören. Das erste ist Windowed 1. Also ich befasse mich schon seit einigen Jahren mit Sampling. Das bedeutet, dass ich selber schon fremdes Material mir aneigne oder auch enteigne und damit komponiere. Das meine ich auch mit dem Ausdruck Musik mit Musik. Was ich brauche, das nehme ich mir einfach. Ich muss nicht nochmal bei Null anfangen, sondern es gibt genug, auf das ich mich beziehen kann oder mich sowieso in meiner Lebenswelt beziehe. Und das nehme ich dann auch einfach und komponiere daran und damit weiter. Das ist mit dem Stück Windowed 1 für Schlagzeug und Zuspielung eines der ersten Stücke in dieser Konzeption von 2006. Das war jetzt der Ausschnitt aus Windowed 1 für Schlagzeug und Zuspielung. Noch ein anderes Beispiel von Stücken, die ich als Vorlage meinen Komponisten gegeben habe. Cash Surrealism für Bariton, Saxophon, Akkordeon, Cello und Zuspielung, bei dem auch ganz deutlich erkennbar ich fremde Materialien als Zuspielungen genommen habe. Und ich nehme eigentlich am liebsten dafür Popmusik, und zwar auch meines Erachtens schlechte Popmusik, weil es klar zeigen soll, das ist kein anekdotischer Bezug von mir, das ist keine Leib- und Magenmusik, die ich unbedingt gerne selber verwenden möchte, sondern das ist gewissermaßen das Alltagsgeräusch, was immer irgendwo aus dem Radio kommt, gewissermaßen Geräuschmusik. Oder man könnte auch sagen, ich mag eigentlich gerade mit dem Einfachen das Hören erschweren. Das war jetzt Cash Surrealism von Johannes Kreidler. Der zweite Ausschnitt, der nach China und nach Indien geschickt worden ist. Und Komponisten dort hatten die Aufgabe, Bearbeitungen herzustellen. Also es gab eben den Kompositionsauftrag an mich von der Klangwerkstatt für eine bestimmte Besetzung, natürlich auch eine ungefähre Dauer. Und das habe ich dann in etwa so weitergegeben, dass die für diese neue Besetzung in dieser Art dann etwas anfertigen sollen. Also ich habe das nochmal gestückelt in mehrere Sätze, aber bei den ersten beiden Sätzen ging es erstmal wirklich nur darum, was passiert, wenn die jetzt innerhalb von ungefähr 2 bis 3 Minuten entsprechende Musik erstellen sollen, die irgendwie noch erkennbar in dieser Art und Weise ist wie die vorgegebenen Stücke. Und der Witz bei dem Stück Fremdarbeit besteht jetzt aber darin, dass das nicht nur aus Musik besteht, sondern dass das auch moderiert wird. Das heißt, da geht die Musik in ein anderes Medium über. Ja, also das Ganze ist ja ein Konzept. Man kann das nicht einfach nur dann als Musikstück spielen. Könnte man vielleicht auch, wäre ja auch interessant, wie das dann wahrgenommen würde. Aber mir war es jetzt zumindest bei der Urführung wichtig, dass die Leute wirklich wissen, worum es da geht. Und da würde dann ein Programmhefttext einfach nicht genügen, weil die einen lesen den und die anderen nicht. Deshalb habe ich diese Informationen auf diese Weise vermittelt. Ich habe auch noch ein Handout extra ausgegeben, auf dem noch auch die Konterfeis meiner Angestellten zu sehen waren. Und so habe ich das Ganze natürlich auch dramaturgisch noch in der Moderation gestaltet. Sehen auf dem Handout oben die Abbildung von der Webseite von Zhang Zhang. Das ist ein Komponist aus China in Peking. Und der hat am Stadtkonservatorium in Beijing Komposition studiert und bietet seine Dienste an. Er schreibt Auftragsarbeiten an die 10 Dollar. Ich habe dem chinesischen Komponisten Werke von mir aus den letzten 2 Jahren gegeben als Vorlage. Und ich selber benutze in meiner Musik schon sehr viele Samples, also Fremdzitate, vor allem aus der Popmusik, und thematisiere damit schon die Frage nach Identität und Medienwirklichkeit und politisch die Frage nach Eigentumsverhältnissen in digitalen Zeiten. Der chinesische Komponist sollte also meine Musik plagiieren. Das war für ihn aber sehr irritierend, weil er gewöhnlich für Hochzeiten oder Todesfeiern von US-Amerikanern komponiert.

Und da gibt es dann also eine Pause und die Moderation muss dann eben im Konzert auch in das Stück eingreifen und das erklären. An der Stelle geht es kurz über den Amitus vom Klavier hinaus. Das war wohl ein Missverständnis. Vielleicht wusste der nicht, wie hoch das Klavier geht. Also wir machen jetzt einfach weiter, wo es wieder in spielbare Regionen geht. Text, wo es um dein eigenes Komponieren geht, fällt der Begriff des Theaters, des musikalischen Theaters. Und ich würde ganz gern so ein kleines Baukastenspiel probieren und versuchen, die Funktionen innerhalb dieses Stückes den traditionellen Funktionen innerhalb des Theaters zuzuordnen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen würden, die Rollen und ihre Darsteller, zum Beispiel die handelnden Personen, dann wäre da der Komponist, der gleichzeitig hier der Moderator ist. Und wen gibt es da noch? Na, es gibt gewissermaßen in Abwesenheit natürlich diese Mitautoren, die irgendwie eine Rolle spielen, was aber nicht so richtig klar ist natürlich, was die machen, weil die abwesend sind, weil die nur repräsentiert werden durch das, was ich da über sie sage. Aber die sind irgendwie beteiligte, handelnde Personen. Es gibt natürlich das Ensemble, das es dann musikalisch realisiert. Ich würde aber auch sagen, dass dann der Auftraggeber spielt auch noch eine Rolle. Und auch das Publikum ist da noch involviert. Dann gibt es einen anonymen Zwischenrufer zum Beispiel. Es gibt auch noch einen Zwischenrufer, genau. Also das bildet schon alles einen Zusammenhang. Dann könnte man sich vorstellen, unter dem Begriff möglicherweise Statisten. Da würde mir jetzt einfallen, die Globalisierung oder das Urheberrecht. Genau, also diese zwei Aspekte stehen gewissermaßen als Kulissen, als Bühnenbild gedanklich dahinter. Um die zwei Aspekte geht es natürlich einerseits um die Frage von Autorschaft. Wer hat hier jetzt eigentlich was komponiert daran? Und juristisch dann natürlich auch, ist es eine urheberrechtliche Angelegenheit und das führt eben über tatsächlich dann in eine aktuelle politische Situation, also die Globalisierung, die mögliche Kommunikation mit den heutigen Technologien und natürlich ökonomisch dann auch die Ausbeutung, die dabei leider stattfindet. Das heißt, wenn man als Stichworte noch nennen wollte, das geistige Eigentum, auch die künstliche Intelligenz. Stimmt, natürlich auch das noch, weil es ja auch darum ging, weil ich eine Software habe in Auftrag gegeben, der Computer soll das auch noch mitkomponieren, der ist auch noch Mitautor gewissermaßen. Ich bin hier bei dem Gedankenspiel im Vorteil, weil ich habe mir schon ein paar Stichworte gemacht. Ja. Dazu kommt natürlich noch die Produktpiraterie, das sind auch alles so schöne Wörter, die wollen ausgesprochen werden. Klar, ja, also Plagiarismus, deshalb habe ich natürlich auch China gewählt, weil das zumindest hierzulande dafür bekannt ist, für eine Kultur des Aneignens, positiv ausgedrückt oder negativ ausgedrückt, der Produktpiraterie und des Plagiarismus. Kommen wir zur musikalischen Szenerie. Mhm. Das ist die Bühne, das ist sozusagen die Schaubühne. Naja, nicht die Schaubühne von Berlin. Das ist missverständlich. Die Showbühne, die Bühne des Showmasters. Man könnte denken an eine Nachrichtenshow oder an eine Wettershow. Ja, also den Showcharakter, den habe ich da natürlich schon bewusst genommen. Den mache ich im Übrigen auch jetzt in einem abendfüllenden Musiktheaterstück, was tatsächlich eine Talkshow eigentlich darstellt. Und so habe ich hier eben auch diese Präsentationsform gewählt. Also ich habe viel darüber nachgedacht, über konzeptuelle Musik. Und da ist es dann einfach wirklich wichtig, dass man als Hörer das Konzept kennt. Und dann muss das ja irgendwie vermittelt werden. Und eben der sonst übliche Programmhefttext in neuen Musik, der ist dafür geradezu dilettantisch, finde ich, weil da überhaupt keine Klarheit darüber besteht, wann der, ob der überhaupt gelesen wird und wann und so. Und deshalb habe ich mir überlegt, was man da sonst machen kann, wie man eben natürlich mit Videomitteln könnte man den Leuten was verklickern sozusagen oder tatsächlich, dass man als eine Moderation macht und eben in genau dosierten Mengen dann Informationen zur Musik den Hörern an die Hand gibt. Ist es denkbar als neue Musikshow? Ich habe kein Problem, das so zu nennen. Ich kann mir denken, dass manche darin den Untergang des Abendlandes sehen, aber ich habe da keine Berührungsängste. Insofern auch so ein populäres Format zu nutzen, weil ich bin ganz davon überzeugt, dass ich das in meinen Absichten mir das ziemlich gut bemächtige. Kommen wir zu den Charakteren. Es gibt den Pragmatiker, es gibt den Zyniker, es gibt den Globalisierungskritiker vielleicht. Wie kann man das noch weiterführen? Es gibt den Mitläufer auf jeden Fall. Das ist das Publikum. Es gibt die Arbeiter, das sind natürlich auch die Musiker, die machen dann einfach, die führen dann auch die Befehle aus, um es zu realisieren. Meinetwegen den Chef. Und auch den Kritiker. An einer Stelle erinnere ich mich, dass da Noten verteilt werden, dass der Inder das schon ganz gut gemacht hat soweit. Ja, stimmt, genau. Ja, das ist natürlich der Kritiker oder der... Vielleicht auch der Supervisor, der in der Wirtschaft, wie sagt man da, der Abteilungsleiter oder so. Ja. Ja, und hast du den genannt, den Komiker? Das war ja witzig teilweise, ja. Sehr, sehr lustig auch, ne, diesen Reaktionen nach. Die er da angewandt hat. Ich fand es aber ein bisschen sehr mechanisch. Deshalb wollte ich für das nächste Stück, gewissermaßen die Völkerverständigung noch etwas weitergetrieben. Ich habe Murabai gebeten, dieses Programm, was er geschrieben hat, so zu erweitern, dass es auch andere anwenden können, dass also gewisse Parameter einfach variabel sind und jemand einstellen kann und verschiedene Formteile generieren kann und dass das dann wiederum Zhang in Peking anwenden kann. Das hat mich dann für Murabai nochmal $15 gekostet und für Zhang nochmal $30 und das Ergebnis hören wir jetzt. Und es gab dabei noch ein Problem, dass Murabai hat bei der Programmierung dann das so eingestellt, dass man auch noch andere Instrumente integrieren kann. Und das hat dann Zhang leider auch getan. Er hat nämlich noch eine Geige und Klavier und Klarinette, glaube ich, noch ein paar Mal integriert. Und wir hatten jetzt aber dafür auch nicht das Geld, noch die Musiker dafür zu engagieren, aber ich habe auch schon das Geld ausgegeben für das Stück, das wollte ich auch nicht mehr wegschmeißen und jetzt muss man das halt auch so rationalisieren, dass wir es mit hochwertigen Samples machen, die aus dem Lautsprecher kommen. Das ist eine E-Player-Einspielung, wenn man die Augen schließt, dann merkt man es vielleicht gar nicht. War das zu erwarten? Kann man Nein. Das kalkulieren? Nein, das konnte ich nicht kalkulieren. Also erfahrungsgemäß wird es bei mir dann meistens lustig, aber trotzdem konnte ich nicht wissen voraus. Das war ein Risiko. Es kam auch durchaus unterschiedlich an. Also es, auch wenn man das Gefühl hatte, da lacht das Auditorium. Es gab schon Leute, die fanden das auch blöd oder daneben oder es geht wirklich nicht oder so. Oder einer schreit auch raus und so. Also war sehr unterschiedlich. Also gerade auch mit dem Problem mit der Moderation, dass dann manche hören nur auf die Moderation und lassen die Musik dann nur noch so über sich ergehen und warten nur die nächste Moderation ab. Also da hat dann doch die Show zu stark dominiert und andere fanden gerade die Moderation unnötig oder schlecht oder sowas. Das war wirklich sehr unterschiedlich. Ja, das ist Globalisierung. Also das ist das Keyboard, das hier steht, ist ja auch so aus China und wird hier auch teuer verkauft. Oder Klamotten sind ja, also die Klamotten, die ich dann habe, sind wahrscheinlich auch aus Billigklohnländern und hier teuer verkauft. Das ist halt das System. Also da regt sich auch keiner auf. Das ist doch nicht meine Musik. Doch, das ist meine Musik. Das habe ich gekauft und das ist juristisch, das ist meine Musik. Also die Verwertungsrechte, die liegen bei mir und ich kann das ja auch einkaufen. Also natürlich gehört in Wirklichkeit niemand ein Kunstwerk, bin ich der Ansicht. Das gehört auch nicht den Komponisten aus Asien, sondern dass auch Spieler daran beteiligt sind und Instrumente, die von Instrumentenbauern gebaut wurden. Und da steckt ja Technologie von hunderten von Jahren drin und in jeder Partitur steckt Know-how von hunderten von Jahren drin. Also ich finde es völlig falsch, da überhaupt davon zu sprechen, dass es Eigentumsrechte da gibt bei Kunst. Also insofern ist es, ich finde, was hier gemacht wird, ist halt mal ehrlich. Also wenn du mit Jörg Wittmann in Dubai im Grand Hotel sitzt und Wiener Walzer schreibt, dann finde ich das zynisch. Ja, während hier wird das dann mal deutlich ausgesprochen. Ja, und die Komponisten, die immer nur Strukturen schreiben, die finde ich, sollten sich mal schämen. Also, jetzt hören wir das. Es gibt noch eine Rolle, die mir angefallen ist, der Special Guest. Genau, es gibt noch den Stargast, wenn auch in Abwesenheit gewissermaßen nur als Sample. Aber ich habe einfach dann noch im weiteren Verlauf dieser Kompositionsaktion noch Zusatzaufgaben gestellt, nämlich die sollten dann nochmal was machen, wo dann eben auch Maria Callas noch drin vorkommt oder auch, dass noch Ragtime-Elemente eingebaut werden. Das heißt, da wurden die Hürden noch ein klein wenig, das genau, Spiel wurde genau. Noch ein klein wenig verschärft. Nachdem schon das erste soweit eigentlich überraschend gut geklappt hat, sollte dann, also wirklich, wo ich selber eigentlich denken würde, das geht's ja eigentlich überhaupt nicht. Maria Callas hat mit Ragtime nichts zu tun und beide wiederum haben auch erstmal nichts mit eigentlich der Musik zu tun, die ich sonst mache. Und das sollen sie jetzt mal versuchen, das irgendwie zusammenzubringen. Man wollte noch eine knifflige Remix-Aufgabe noch dem hinzufügen. Nämlich, ich habe jetzt die Aufgabe in den Bein gestellt, weiterhin soll ungefähr zu 80% soll das diese Art von Stil sein. und 20% sollen noch Ragtime-Elemente eingebaut werden und außerdem noch ein Sample von Maria Callas integriert werden. Können wir das mal kurz anders samplen? Vielleicht hat es die Programmierung unmöglich gemacht, die da jetzt schon vorhanden war. Das wäre jetzt meine Interpretation davon. Ich finde, dieses Werk ist ein gutes, weil extremes Beispiel für eine gehaltsästhetische Wende, die meiner Meinung nach auch die neue Musik erfasst. Nach der Materialorientierung der Kunst im 20. Jahrhundert und nach einer postmodernen Übergangsphase, wo es mehr um ein Spiel mit verfügbaren Materialbeständen ging, lässt sich der Anspruch auf Neuheit meiner Meinung nach heute am besten über eine Orientierung an ästhetischen Gehalten einlösen. Was sicherlich in der neuen Musik am schwierigsten ist. Er deutet sozusagen ganz klar an diesem Beispiel Komponisten aus anderen Ländern aus, sozusagen Billiglohnkomponisten, und seine Musik billig zu komponieren, nachzuahmen. Als Johannes immer wieder fremde Musik in seine eigene integriert, also das, was er Musik mit Musik nennt, das hat er ja auch immer wieder aktionistisch umgesetzt. Also 2008 zum Beispiel hat er ja dieses elektronische Ministück komponiert mit 70.200 Zitaten und das dann ganz artig bei der GEMA angemeldet, indem er tatsächlich 70.200 Formulare, also für jedes Zitat eins, ausgefüllt hat und den ganzen Stapel dann per Lastwagen davor gefahren hat. Damit hat er nicht nur den Bürokratismus der GEMA ad absurdum geführt, sondern eben auch plakativ gemacht, dass heutzutage ganz andere Mengen an Musik im Internet kulturell verfügbar sind. Oder bei Charts Music, wo er Bankmanager hat komponieren lassen quasi, indem er Aktienkurse in Melodien umgewandelt hat und die dann wiederum in so ein Pop-Kompositionsprogramm für Amateure eingespeist hat. Dem Remix-Thema gewinnt er ja immer wieder neue Facetten ab und treibt es immer weiter. Zum Beispiel bei Fremdarbeit, wo er ja einen Inder und einen Chinesen Stilkopien seiner eigenen Werke anfertigen lässt. Und für das letzte Stück gibt er ihnen die Aufgabe, zusammenzuarbeiten und Ragtime-Elemente und bestimmte Samples von Maria Callas einzuarbeiten. Also er lässt da quasi Stile aufeinander los, die eigentlich unvereinbar sind. Er weist auf die Globalisierung hin und das Gefälle zwischen Arm und Reich, das aber in einer Art, in dem er genau das offenlegt und nicht verschleiert in irgendwelchen freundlichen Gemeinschaftskompositionsprojekten. Wenn ein Stück moderiert wird, wenn also der Zuhörer nicht einfach das Programmheft beiseite legen kann, dann hat es nicht mit einer Bevormundung der Hörer zu tun, sondern damit, dass avancierte Kunst heute immer schon konzeptionell verfasst ist. Das Konzept des Stückes bringt den Hörer nicht um die authentische ästhetische Erfahrung, wie man vielleicht meinen könnte oder wie es ein Vorurteil ist, sondern das Konzept ist selbst konstitutiv für die ästhetische musikalische Erfahrung. Das Ziel des heutigen Abends muss sein, dass hier keiner mehr der FDP wählt. Ich sehe hier durchaus einen Weg für eine avancierte Kunst nach der Postmoderne, in der auch in der neuen Musik die ästhetische und die intellektuelle Komponente von vornherein zusammengedacht werden und wo dies auch offen kommuniziert wird. Diese Art des Ready-Made, durch Dritte machen lassen, das ist einfach etwas, was nochmal auf die Ungerechtigkeit des Systems und die Wertigkeit von Kunst überhaupt hinweist. Und es zeigt eben, dass Kunst aus der Dritten Welt oder aus Schwellenländern wie China und Indien ganz anders bewertet wird als das, was hier in der sogenannten Ersten Welt von Künstlern produziert wird. Gut, also für die Dokumentation habe ich zum Beispiel auch Interviews geführt, noch mit einem Philosophen oder mit einer grünen Politikerin oder mit dem Veranstalter. Und all das hat seinen Einfluss natürlich auch auf das Hören und es sind alles Rollen in dem Stück. Also ich habe das Ganze auch filmen lassen und weil mir gleich klar war, dass das ja einfach über die Musik hinaus ein Kunstwerk darstellt, von dem ich sogar sagen würde, dass dann auch wirklich die Dokumentation davon ist Teil des Kunstwerks oder ist auch ein Zustand des Kunstwerks selber, genauso wie auch wir uns jetzt hier darüber unterhalten. Weil die Musik allein ist es einfach nicht. Das wäre noch nicht oder das wäre was anderes, wäre wirklich ein anderes Stück, wenn es nur die Musik wäre. Und das ist hier aber nicht der Fall, deshalb muss immer irgendwie hier das Drumherum dann da mitgeliefert werden, in welchen, das kann in verschiedenen Zuständen ja sein. Weil das jetzt gerade schon angeklungen ist, auch dieses Gespräch hier, das gehört gewissermaßen mit zum Stück dazu. Die Frage wäre, wer präsentiert hier eigentlich jetzt wen? Ja. Das Radio Johannes Kreidler oder verwendet Johannes Kreidler das Radio als Teil seines Stückes? Das ist eben eine grundlegende Idee bei diesem Stück oder überhaupt bei so einer Ästhetik, dass über die Musik, die kann man schön finden, aber dass da ein Gehalt, könnte man sagen, dazukommt, eine Idee, die mit der Welt wirklich noch konkreter zu tun hat. Deshalb meine ich das auch mit Musik. Ich verwende solche Dinge wirklich, weil ich damit noch eine Absicht habe, die wirklich über das Hören hinausgeht. wenn wir die ganzen Aspekte, die wir gerade zusammengetragen haben, aus dem theatralischen Baukasten zusammennehmen, dann geht es jetzt darum, damit zu spielen und damit Kommunikation darzustellen. Kann man das so sagen? Ja, also das hat zweifellos schon eine provokante Attitüde. Man kann sich ja vorstellen, Globalisierung wurde in Kunst durchaus schon viel thematisiert und jetzt meines Erachtens im schlechtesten Sinne, wenn man jetzt irgendwelche völkerverbindenden Gemeinschaftsprojekte oder sowas von irgendwelchen Institutionen initiiert oder so. Und ich mache eigentlich das Gegenteil. Ich zeige wirklich das Schlechte an Globalisierung hier daran und führe das auch selber durch. Aber es hat natürlich einen Spielcharakter, es ist ja irgendwo harmlos. Man kann zwar sagen, ich habe selber tatsächlich für die Musik, die ich mir da eingekauft habe, ungefähr so irgendwas zwischen 100 und 150 Dollar aufgebracht und habe tatsächlich selber für den Kompositionsauftrag 1500 Euro bekommen. Also da habe ich auch den tatsächlichen Mehrwert abgeschöpft. Aber im Resultat ist es ein Spiel mit offenem Ausgang, in so einer offenen Form, wo das moderiert wird. Da kann natürlich auch dann eine Wortmeldung aus dem Publikum kommen und es hat schon den interaktiven Charakter, weil es einfach auch lustig ist. Oder auch, dass ich habe schon im Vorfeld ein kleines Video auch im Internet veröffentlicht, was auch schon durchaus gut wahrgenommen wurde, wo ich die Aktion dann angekündigt habe. Also mir geht es da dann wirklich darum, dass das Kommunikation anregt, dass es eine Diskussion befördert. Also es geht auch um Tabus, diese einzureißen. Das geht auch um das ungenierte Verbreiten von Vorurteilen. Mhm. Ein Psychologe würde vielleicht sagen, dass es eine paradoxe Intervention ist. Also für mich sehe ich Aufgabe von Kunst, wirklich Dinge zu ästhetisieren im Sinne von, dass Dinge wahrnehmbar werden. Ich führe eigentlich doch erstmal genau das durch, was ökonomischer eben dauernd passiert, dass in westlichen Ländern die Produktion immer mehr in die Billiglohnländer verlagert werden, eben weil es dort billiger zu produzieren ist. Und das ist an dem Stück aber meines Erachtens auch ein Theateraspekt, dass es hier eigentlich keine positive Figur gibt. Es gibt keine, hier wird nicht eine Lösung gezeigt, sondern es wird einfach eine Konstellation gebracht, die eben eine Problematik darstellt. Ne? Also ich wähle ja auch den Titel Fremdarbeit, der anrüchig ist, der natürlich eigentlich problematisch ist und sich ganz gewiss nicht mit meiner eigenen politischen Meinung so deckt, sondern ich bringe das ja ins Spiel als einen Punkt, der den Zusammenhang darstellt, der da passiert. Und ich mache erstmal das nach, was passiert, womit ich nicht einverstanden bin. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Aktion speziell zu Urheberrecht gemacht, wo ich Tausende von Fremdanteilen in einem Stück verwendet habe und die habe ich dann auch tatsächlich als Anmeldebögen ausgedruckt. Das war dann ein Lastwagen voll. Und so habe ich auch eine Problematik wirklich ästhetisiert, wahrnehmbar gemacht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, bei so einem Musikstück, da spielt ein Keyboarder und dessen Keyboard ist made in China. Da passiert im Grunde genau dasselbe. Und ich habe einfach mal so einen Aspekt herausgehoben, dass das ganz deutlich benannt wird. Das sehe ich wirklich in eine Aufgabe von Kunst, solche Dinge mal wirklich wahrnehmbar zu machen in seinen Facetten und in seinen Widersprüchen. Ich halte es für viel produktiver, wenn man natürlich keine Lösung an den Tag legt und nicht jetzt zeigt, so wie es halt richtig sein soll oder mich selber als das gute Beispiel hinstelle, sondern im Gegenteil, es ist einfach viel anregender, wenn es im Stück selber eigentlich falsch zugeht und der Hörer eigentlich sich dabei denkt, ja, so eben nicht. Also es gibt einen Film von Fassbinder, der mich da sehr geprägt hat, der Film Katzelmacher, in dem eigentlich auch lauter Leute gezeigt werden, die sich alle falsch verhalten und wo wirklich der vehementeste Pazifist würde nach dem Film gerne am liebsten jedem dieser Protagonisten mal richtig eine scheuern, sozusagen. Also sowas kann einen richtig aufwühlen und so eine Wirkung möchte ich mit solchen Stücken dann tatsächlich auch erzielen und da da stelle ich mich selber sozusagen auch zur Verfügung und nutze meine eigene Person, um dann auch so eine Rolle darzustellen. Also das kann ich eben da auf so einer Bühne dann auch machen. Ne? Da kann ich mir selber widersprechen und kann in eine unsympathische Rolle schlüpfen. Jetzt ist es ja so, spätestens seit den 50er Jahren nahm die Bedeutung dessen, was die Komponisten an theoretischer Untermauerung zu ihren Stücken lieferten, zu. Und man kann sagen, dass es in diesem Stück so ist, dass dieses Stück ohne seine Theorie, ohne die theoretische Präsentation sozusagen nicht existent ist. Ja, das wäre ein anderes Stück. Man könnte es als reines Musikstück, würde das, glaube ich, funktionieren. Das würde durchaus manchen gefallen. Aber in dem Fall, so wie ich es auf die Bühne bringe, ist es ein wesentlicher Bestandteil. Das ist eben, so sehe ich, ist Konzeptkunst, dass es da eben einfach ein Konzept gibt, was essentiell ist, was man wirklich dazu wissen muss. Ich finde es eben auch sehr interessant, damit zu arbeiten, dass man sozusagen das Hören präpariert. Es gibt ja diese Tradition, dass in der neuen Musik, dass ein Instrument präpariert wird. Das wird manipuliert, so bis es klingt nicht so wie eigentlich. Und so genau, dass sich mit Informationen, mit verbalen Informationen, auch das Hören dann auf eine ganz bestimmte Weise lenke oder präpariere, so einstelle, dass man nicht mehr unbefangen die Sachen hört. Das ist wirklich auch ein Tabu, das merke ich auch jetzt erst, dass da Leute auch wirklich empfindlich sind. Das bestand eigentlich immer bei der Musik der Anspruch, man möchte es einfach mal hören, man möchte nicht von vornherein schon gesagt kriegen, wie man es hört, und das mache ich aber. Nicht einfach, um mein Musikstück besser zu machen oder das ist in einer gut gemeinten Erklärung oder so, sondern durchaus als einen fast schon aggressiven Akt. Ich die darauf trimme, was ihr jetzt hört, das hat ein Inder durch eine Programmierung generieren lassen. Und prompt haben dann Leute auch gesagt, das war ja auch wirklich Müll, was da musikalisch zu hören war. Dabei bin ich aber ganz überzeugt, wenn ich das nicht gesagt hätte, hätten sie das auch nicht gesagt. Also so kann man wirklich auch Vorurteile schüren. Weil der verbal-kommunikative Aspekt so stark bei diesem Stück ist, ist meine Frage, ob es letztlich bei diesem Stück nicht fast egal ist, wie es klingt. Ich sehe es nicht so. Ich finde, auch das ist eine ganz ehrliche Aussage, ich finde die Musik auch über weite Strecken wirklich gelungen. Es ist auch wirklich Musik für mich. Ich erkenne mich da auch wieder. Das ist im Übrigen auch eine sehr spannende Erfahrung, wirklich für einen Komponisten, mal so, bei so einem Experiment zu hören, was dabei rauskommt, wenn andere versuchen, dich nachzumachen, ja, dir in irgendeiner Form einen Spiegel hinstellen. Und ich finde wirklich, dass die Musik da selber auch einen Wert hat. Aber es wäre natürlich auch vom konzeptuellen Standpunkt aus, ist es eigentlich egal. Ich möchte damit experimentieren, dass ich das Stück auch mal aufführe, ohne irgendwelche Informationen dazu, wie das dann als Musikstück tatsächlich ankommt. Ich glaube, dass es so als Musikstück durchaus sozusagen der Konkurrenz standhält von anderer neuer Musik, die in so einem Konzert auch gespielt würde. Und dann ist natürlich der Witz, dass umgekehrt man auch wieder zeigt, dass dahinter eigentlich ein Konzept steht, und von diesem konzeptuellen Standpunkt aus wird es völlig relativiert und geradezu annulliert. Es wird geradezu für völlig unwichtig erklärt. Also ich sehe es so, dass es ist gewissermaßen schon ein alter Hut, dass anything goes in der Kunst die Parole ist, dass ja eh alles geht und es halt keine Regeln mehr gibt und das irgendwie auch zu tun hat mit einer Gesellschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert. Und ich glaube aber einerseits, dass es war alles möglich, schon einfach rein materiell ist in dieser Welt einfach nicht alles möglich. Das ist bestenfalls ein frommer Wunsch. Und Wenn überhaupt, ist eigentlich erst durch neue Technologie wie Computer für mich als Komponist jetzt wirklich mal sehr viel möglich. Früher habe ich ja dann doch einfach nur einen Kompositionsauftrag für ein Streichquartett bekommen und meinetwegen Anything Goes, aber nur im Rahmen vom Streichquartett. Und wenn jetzt aber alles möglich ist oder wäre, dann versuche ich aber doch an politischen Themen das Ganze anzubinden, wo ich schon Verbindlichkeit irgendwo sehe. Und wenn es auch nur negativ ist, dass ich es zwar auch falsch mache, aber es ist zumindest klar, dass es so eigentlich falsch ist, aber da versuche ich doch auf was sehr Allgemeines, also geradezu so auf was so allgemein wie mögliches sogar zu rekurrieren, auf Globalisierung, was nun wirklich alle betrifft. Deshalb sehe ich das durchaus als eine Aktion gegen einen völligen Verlust von Verbindlichkeit. Und ich würde als Fazit vielleicht noch sagen, dass ich war wirklich sehr überrascht, was dabei rauskam. Ich habe das irgendwie viel trashiger und doch einfacher vorgestellt, was da aber kommen würde. Insofern habe ich jetzt wirklich großen Respekt vor der Arbeit von den Angestellten von mir. Die jetzt, also die dann jetzt im Nachhinein werde ich auch darüber informieren über das ganze Projekt. Das war nie, habe ich nie ganz klar ausgesagt, was eigentlich da dahinter steckt. Ja? Und natürlich vielen Dank an die Musiker für die tolle Arbeit. Für die Arbeit. Danke. Das war die neue Musik, heute mit dem Komponisten Johannes Kreidler. Wir brachten Fremdarbeit in der Aufnahme der Uraufführung vom 7. November 2009 im Rahmen der Klangwerkstatt Berlin. Es spielte das Ensemble Mosaik. Redakteurin am Mikrofon war Caroline Naujoks.